Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, freie Themennacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich ganz einfach an und wählt diese Nummer hier. 0800 5678 111. Und die Nummer hat auch gewählt die Melanie. Das ist nämlich meine erste Gesprächspartnerin heute Nacht. 18 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Melanie. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um eine chronische Erkrankung. Mhm. Die nennt sich Morbus Crohn. Ja, das ist eine Darmerkrankung. Ja, das ist eine chronische Darmentzündung. Ja. Die halt auch auf Speiseröhre, also von Speiseröhre bis After alles befallen kann. Auch den Mund, glaube ich, ne? Ja, da bilden sich halt immer irgendwelche Pilze. Mhm. Ja. Eine sehr unangenehme und auch eine sehr schwere Erkrankung eigentlich. Ja, bei mir ist es jetzt noch, durch die Erkrankung habe ich jetzt auch noch Fisteln an den Füßen bekommen. Fisteln an den Füßen? Ja. Das hängt mit Morbus Crohn zusammen? Das hängt auch mit dem Morbus Crohn zusammen. Es gibt eine Fistelart, die halt bei Morbus Crohn auftritt. Ja, mhm. Und da ich immer hier schreie, habe ich die natürlich auch bekommen. Das habe ich noch nie gehört, dass die Krankheit auch solche Auswirkungen auch noch haben kann. Ja, ich glaube, vor einer Woche war ich in der Notaufnahme gewesen, weil ich halt nicht mehr laufen konnte. Mhm. Und da haben die mir das dann halt gesagt. Also Fisteln heißt so kleinere Geschwüre an den Füßen. Ja, genau. Viele? Der linke Fuß ist eigentlich ziemlich voll. Voll übersät mit diesen Fisteln? Ja. Das heißt, da kann man ja kaum gehen. Ja, das ist im Moment ein bisschen schwierig. Mhm. Wie lange hast du diese Erkrankung überhaupt schon? Ich habe die Diagnose bekommen. Ich bin am 1.7. letztes Jahr ins Krankenhaus eingeliefert worden, ja, weil ich umgekippt bin. Mhm. Und am 10.7. letzten Jahres habe ich die Diagnose bekommen. Ach so, das ist dann noch so frisch als Diagnose zumindest. Ja. Es kann aber sein, dass du die Krankheit schon lange hast. Die Krankheit, die habe ich schon länger. Ich wurde damals immer auf Magen-Darm-Grippe behandelt. Mhm. Weil es eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist, diese Krankheit halt schon so jung zu bekommen. Mhm. Aber irgendwie hat es mich dann doch erwischt. Was bedeutet das jetzt? Die Ärzte haben zu dir gesagt, mit deinen 18 Jahren hast du Morbus Crohn, diese schwere Darmerkrankung. Und jetzt auch noch diese Auswirkungen auf die Füße, dass du Fisteln an den Füßen hast. Was kann man da machen? Welche Hoffnungen, welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Ja, ich war 6 Wochen lang in der Reha gewesen, direkt nach dem Krankenhausaufenthalt. Ja, da gibt es halt die Therapie mit Cortison. Mhm. Und ich glaube, viele wissen, was Cortison anstellt. Immer üble Nebenwirkungen. Ich habe innerhalb von, sag ich mal, knapp 3 Wochen 15 Kilo zugenommen. Mhm. Na, ich muss dazu sagen, im Moment, ich nehme überhaupt keine Medikamente mehr. Ja. Weil ich halt mit der Psyche, das ging alles gar nicht mehr. Ja. Ja, und... Das heißt, du lässt es jetzt einfach so laufen? Ja, ich lasse es einfach vor mich hinlaufen. Gibt es denn eine Heilungschance? Oder haben die Ärzte dir gesagt, eigentlich müssen sie sich damit abfinden, dass sie das jetzt immer haben, dass es eine chronische Erkrankung ist? Das ist eine chronische Erkrankung und ich sollte mich eigentlich versuchen, damit abzufinden. Mhm. Kann es sein, dass diese Krankheit irgendwann zum Stillstand kommt oder ist sie eigentlich immer aktiv? Ja, das ist normalerweise schubweise. Mhm. Und bei mir ist es halt, sag ich mal, schon öfters zu den Schüben gekommen, mhm, seitdem. Ja, ich weiß nicht, also die haben zu mir gesagt, dass wenn halt oft Schübe vorkommen, dass Teile des Darms dann stillgelegt, mhm, werden, mhm, automatisch oder so entzündet sind, dass da nichts mehr durchkommt. Ja. Da muss ich dann halt aufpassen, dass ich keinen Darmverschluss bekomme. Ja. Und eine Operation könnte mir halt auch bevorstehen. Mhm. Halt ein künstlicher Darmausgang. Auch unter Umständen? Ja. Mhm. Also schon eigentlich eine belastende Sache, wenn man das gesagt bekommt, ne? Eigentlich schon. Ja. Ich denke mal, ohne die Hilfe von meinen Eltern, mhm, und meiner besten Freundin würde ich eigentlich sagen, dass ich jetzt nicht mehr hier sitzen würde. Hm. Hast du einen Freund im Moment? Ich hatte einen Freund und der hat mich im Krankenhaus verlassen. Wegen der Erkrankung? Wegen der Erkrankung. Ich habe mit ihm zusammen gewohnt. Du hast schon mit ihm zusammen gewohnt? Ja. Wie lange wart ihr zusammen vorher gewesen? Wir waren ein halbes Jahr zusammen. Und dann schon gleich zusammengezogen? Ja, das war, alles ein bisschen überstürzt. Ja, finde ich allerdings auch. Mit 18 schon und nach einem halben Jahr kennen. Naja, wie auch immer, aber er hat dich dann verlassen wegen deiner Erkrankung? Ja. Boah, ist das krass, ist das hart. Hat dich das nicht unglaublich enttäuscht und verletzt? Das hat mich eigentlich ziemlich in ein tiefes Loch fallen lassen. Hat er das so auch ausgedrückt? Hat er gesagt, ich kann damit nicht umgehen mit der Krankheit? Er hat das ziemlich nett formuliert. Er hat gesagt, eine kranke Freundin braucht er in seinen jungen Jahren nicht. Boah. Was ist denn das für ein Typ, den du dir da angelacht hast? Hattest? Ich glaube, ein riesengroßes Arschloch. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, Melanie. Ja, das hat er dir auch noch im Krankenhaus gesagt? Das hat er mir per Telefon gesagt. Ich hatte ihm 2 Tage vorher von der Krankheit erzählt. Mhm. Und dann hatte er sich die 2 Tage nicht gemeldet. Und dann hat er über seine Eltern bei mir angerufen und hat mir dann halt gesagt, könntest jetzt besser deine Sachen abholen. Also er hat auch sofort gesagt, ich soll meine Sachen abholen. Mhm. Und dann habe ich ihn halt versucht zu erklären, dass ich mir die Sachen nicht auf den Rücken schnüren kann. Mhm. Ja, das war alles ziemlich... Da kommt man ja selbst wahrscheinlich auch noch ins Grübeln und denkt, habe ich das vorher nicht wahrnehmen können, wollen, dass der so drauf ist? Ne? Dass man sich so getäuscht hat in einem Menschen. Ja, hätte ich auf meine Mutter gehört, wäre mir das alles erspart geblieben. Mhm. Ich muss dazu sagen, die Seite von meiner Mutter, die ist ziemlich verseucht, sage ich jetzt einfach mal. Wie meinst du das? Meine Mutter hat selbst auch eine Autoimmunerkrankung. Ach so, krankheitsmäßig. Sie hat auch schon 2 Jahre Chemo hinter sich. Mhm. Meine Oma, meine Onkels, also... Mhm. Also meinst du, dass es vielleicht sogar erblich bedingt ist, dass du... Die Ärzte haben zu mir gesagt, das lag bei mir schon in den Genen. Mhm. Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zu der Erkrankung. Ja. Du sagst, dass du im Moment keine Medikamente nimmst. Ja. Das heißt, dass die Fisteln auch einfach so vor sich hin leben und du darauf hoffst, dass die irgendwie von alleine weggehen. Ja, eigentlich schon. Also ich hatte gestern eine Diskussion mit meiner Mutter und wir haben beschlossen, dass ich Montag ins Krankenhaus gehe. Ah ja, doch nochmal zu einer intensiven Behandlung. Ja, weil ich denke mal, sonst wird es mir bald noch schlechter gehen und dann habe ich den Darmausgang schneller, als ich gucken kann. Hast du denn im Moment auch Beschwerden im Darm, Schmerzen, Brennen oder in der Speiseröhre, wie du gesagt hast? Hast du irgendwo Schmerzen? Also ich habe den Mund wieder voll mit Pilzsitzen. Mhm. Ja, der Darm, der macht schon Lieder. Mhm. Also der ist den ganzen Tag am Humoren. Mhm. Ich muss natürlich auch aufpassen, was ich esse, weil ich habe noch eine Laktoseintoleranz dazu gekriegt. Was heißt das? Milchprodukte vertrage ich überhaupt nicht. Mensch, Melanie, da hat sie es aber richtig erwischt, ne? Ja, ich habe so das Gefühl, irgendwer meint es nicht gut mit mir. Mann. Bist du noch Schülerin? Ich habe eine Ausbildung gemacht als Köchin. Ja. Hast du die abgeschlossen? Leider nicht. Ich wäre jetzt im August fertig gewesen. Aber mit der Krankheit wahrscheinlich könntest du die eh nicht ausüben, ne? Also könntest du den Beruf nicht ausüben. Mhm. Wie sind deine Pläne da? Wenn du jetzt einigermaßen wieder so auf dem Damm sein solltest, willst du noch eine neue Ausbildung machen oder was hast du vor? Also ich denke mal schon, dass ich noch eine neue Ausbildung machen werde. Ich bin ja gerade mal 18. Na klar, ja. Hab also noch das ganze Leben so gesehen vor mir. Mhm. Bloß es ist halt schwierig, mit dieser Krankheit was zu bekommen. Ich habe jetzt noch den Schwerbehindertenausweis gekriegt. Da sind mal eben 50% drauf. Melanie, Morbus Crohn ist ja nun eine sehr, doch relativ verbreitete Krankheit. Und es betrifft sehr viele Menschen. Und ich weiß, dass es bundesweit existierende Selbsthilfegruppen gibt. Bist du darüber auch informiert? Ja, informiert schon. Wobei ich eigentlich ziemlich Hemmungen habe, dorthin zu gehen, weil ich habe eigentlich immer alles alleine mit mir ausgemacht. Vielleicht solltest du dich da mal überwinden, weil da sind so viele andere Leute, die das gleiche Schicksal haben wie du. Und da kann man gute Informationen sich austauschen, man kann über die Krankheit reden. Eigentlich höre ich von diesen Selbsthilfegruppen, egal aus welchem Bereich, immer nur Gutes. Wenn du gerne möchtest, würden wir dir ein paar Adressen oder Telefonnummern geben, wenn du das möchtest. Das wäre vielleicht nicht schlecht, weil sonst falle ich noch tiefer. Ja. Pass auf, dann machen wir so, dass du legst jetzt gleich auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an, mit der kannst du, wenn du möchtest, auch noch weiter reden. Mhm. Und die Heide ist auch, die kann dir auch dann die Telefonnummern geben. Ja. Ich wünsche dir für den Krankenhausaufenthalt, der jetzt bevorsteht, alles Gute und natürlich überhaupt alles Gute, dass es sich ein bisschen beruhigt und dass die Schübe nicht so nah aneinander sind und dass du auf die Beine kommst einfach. Ja, danke schön. Alles Liebe. Ich habe noch mal eine Frage. Mhm. Könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Klar kannst du das haben. Sag deine Adresse gleich meiner Psychologin und dann arrangieren wir das. Okay, danke schön. Melanie, alles Gute. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist die Telefonnummer. Und jetzt kommt Elisabeth. Und die Elisabeth ist 69 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Elisabeth. Frau Dann, Hilfe eigentlich. Ich sehe schon lange deine Sendung. Ja. Und mein Mann hat 3 Tumoroperationen hinter sich. Ja. Ist leider jetzt verstorben. Und wann ist er verstorben? Am 1.11. Am 1.11. Mhm. 1983 hat er die erste und 1991 die zweite Tumoroperation. Und bei dieser Tumoroperation bekam er immer Besuch von seiner besten Kollegin. Mhm. Und immer dann, wenn ich schon zu Hause war. Und nun sagte man mir, am Tage der Trauerfeier, sagte sie mir, ich habe ein inniges Verhältnis zu ihrem Mann gehabt, worüber ich nie sprechen würde. Jetzt recherchiere ich natürlich den ganzen Ablauf zurück. Moment mal. Bei der Beerdigung deines Mannes hat diese Frau, die eigentlich seine Arbeitskollegin war, hat gesagt, ich habe ein inniges Verhältnis zu ihrem Mann gehabt. Ja. Aber hat das nicht weiter erklärt, was das bedeutet? Nein, hat sie nicht und ich würde da nie drüber reden. Aber wieso hat sie überhaupt das gesagt? Ja, das verstehe ich nicht. So gerade so, bevor sie wegging, hat sie mir das doch noch so an den Kopf geschleudert. Meine Schwester war so entsetzt, sie hat neben mir gesessen und hat sich das mit angehört. Und wir haben alle überlegt, was hat sie bloß damit gemeint. Also ich war so enttäuscht über diese Frau und ich kann es immer noch nicht begreifen, was sie gemeint hat. Ne? Ja. Also jetzt liegt natürlich der Gedanke nahe, wenn die das so gesagt hat, dass sie ein Verhältnis mit deinem Mann hatte. So denkst du auch, ne? Ja, so denke ich. Und zwar muss ich da zurückrecherchieren und zwar wurde mein Mann 70, er wurde 91 erstmal, hat er seine Verabschiedung eingereicht beim öffentlichen Dienstfeier. Mhm. Und dann hat sie das alles so mit den Kollegen auch so in die Wege geleitet und ich wurde auch nicht eingeladen zu dieser Verabschiedung. Also diese Frau war schon immer so präsent im Leben von deinem Mann. Ja, sie hat immer auch die letzten Jahre? Ja, die letzten 10, 15 Jahre wohl. Und du warst aber dann nie misstrauisch, weil du gedacht hast, ach, das ist eine Arbeit. Ich war schon misstrauisch. Und zwar war es so, 1991, da war die Verabschiedung. Und danach kam gleich die zweite Tumoroperation. Mhm. Und dann kamen die Besuche ins Krankenhaus. Mhm. Aber sie war nie bei euch zu Hause. Und dann war sie, nachdem mein Mann wieder zu Hause war, dann war sie mit mehreren Kollegen und mit dem Chef, mit 2 Kollegen und sie waren dann bei uns zu Hause. Und ich habe sie auch bewertet und war auch ganz nett. Und dann sagten 2 der Kollegen, ja, die Gisela und der Erich, die beiden. Ich sage, wieso, was denn? Und keiner von beiden sagt auch nur irgendetwas dazu. Mein Mann hatte rote Ohren und sie saß da verdutzt, sie hat nichts gesagt dazu, gar nichts. Ach, das haben die im Kreise von allen gesagt. Ja, du warst anwesend, dann dein Mann war anwesend. Haben die das so flapsig gesagt? Ja, flapsig schon, aber ich habe mir schon was dabei gedacht. Ich sage, ach so. Und weil diese Besuche im Krankenhaus immer so stattfanden. Aber das war der einzige Hinweis von draußen, diese Bemerkung. Das war der einzige Hinweis von draußen. Hast du denn dann nicht mal irgendwann, deinen Mann direkt gefragt, hier, was ist denn gleich da? Gleich danach habe ich ihn zur Rechenschaft gezogen und da sagt er, mach doch nicht gleich alles wieder kaputt, es war doch so ein schöner Tag. Ne? Mhm. Und ich konnte mich dann habe ich ihn auch zufrieden gelassen, weil er diese Operation natürlich, hatte. Ja. Du wolltest ihn nicht belasten. Ich musste da Rücksicht nehmen, obwohl ich immer wieder von da ab immer wieder schob sich eine Wand zwischen uns, ja. Und ich Jetzt hast du deinen Mann verloren letztes Jahr im November. November. Und da ist dieses unglaubliche Ding passiert bei der Beerdigung, dass diese Frau das gesagt hat. Ja. Und dich plagt jetzt das Gefühl, der hat 10 Jahre vielleicht mich hintergangen. Ja. Und das andere Gefühl, natürlich immer auch noch die Trauer um deinen Mann. Ja. Was überwiegt denn im Moment? Der Zorn, dass er dir das angetan hat? Oder nein, der Zorn gar nicht, aber dieses Gefühl, sie haben mich beide hintergangen. Mhm. Und zwar also ein großes Gefühl der Enttäuschung. Ja, der Enttäuschung. Ja. An seinem 70. Geburtstag, dann hatte ich ein Kollegenpaar eingeladen, die Frau und den Mann und auch sie als Überraschungsgast. So. Ja. Das Ehepaar kam leider nicht, weil der Mann sich die Hand gebrochen hatte. Mhm. Leider nicht. Und sie kam aber allein als Überraschungsgast. Mhm. So, die Feier war so schön und war auch freudig und fröhlich. Es war toll. Und jetzt verabschiedete sie sich und ich ging auch mit bis vor die Tür. Mhm. Und er sagte, mein Mann, es ist so glatt, warte mal, sonst fällst du noch, weil ich auch schlecht laufen kann und konnte da. Und er hat sie dann zum Auto begleitet. Ja. Und nach einer Weile, das war so 5 Minuten wohl, dann kam er wieder zurück, schweißgebadet, Schweißperlen auf der Stirn. Und dann habe ich nur gefragt, was hast du denn? Mhm. Da wich er mir aus und sagte gar nichts. Mhm. Und dieses Ganze, also nach diesem hier, belastet mich so sehr, dass ich fragen muss, was ist da passiert? Mhm. Und sie kann mir keine Antwort geben. Sie hat sich in Unschuld die Hände gewaschen. Aber Elisabeth, nach dem, was du jetzt gerade alles erzählst, ist ja schon gar nicht mehr die Frage, was ist da passiert? Ja. Sondern die Frage ist, mein Gott, warum ist das alles so passiert? Und warum hat er dir das angetan? Ja, warum? Ja? Ich weiß es nicht. Es liegt ja nur auf der Hand, es ist ja offensichtlich, dass die beiden was miteinander hatten. Ja. Über einen so langen Zeitraum vor allem. Ja. Ich bin so enttäuscht von diesem Ganzen, dass ich da gar nicht mitleben kann. Ich stehe am Grab und frage immer, warum habt ihr mir nichts gesagt? Und ich habe sie auch gefragt. Ich habe ja noch mit ihr telefoniert und sie sagt... Das heißt, du hast sie nochmal angesprochen? Ich habe sie jetzt diese Tage angesprochen und da sagt sie, ich weiß gar nicht, dass ich das überhaupt gesagt habe. Ne? Und meine Schwester sagte, mein Gott, das kann man doch nicht so einfach dahinschleudern und der andere muss damit fertig werden. Nein, das ist unglaublich. Sie hat 10 Jahre geschwiegen. Warum hat sie dann nicht am Grab auch noch geschwiegen? Ja. Das wäre für alle Beteiligten das die beste Regelung gewesen. Ja, ich denke mal, Domian, wenn sie das zu Lebzeiten gesagt hätte. Ich glaube, mein Mann hätte das nicht gewollt, dass sie mir so weh tat. Ja, aber du darfst jetzt deinen Mann nicht zu sehr ins gute Licht rücken. Nein, er hat dir auch weh getan. Er hat mir sehr weh getan. Indem er sich nämlich darauf eingelassen hat. Ja. Und über einen so langen Zeitraum. Ja. Die Frau ist nicht, eigentlich ist die Frau überhaupt nicht die Hauptschuldige. Der Hauptschuldige in diesem ganzen, in der ganzen Geschichte ist dein Mann. Ja, aber Domian, er ist immer zuverlässig gewesen und nach Hause gekommen und hat mir auch Geschenke gemacht. Ja, das ist die eine Seite. Ist die eine Seite. Aber dieses Zusammenleben und ich glaube, die haben sich ganz viel untereinander gesagt und dieses Ganze und dann über die Weihnachtsfeiern, die haben auch Weihnachtsfeiern gehabt und vielleicht ist da auch was passiert. Ja. Ich nehme das bald an. Also du musst jetzt, letztendlich bleibt dir gar nichts anderes übrig, als dich mit dieser Wahrheit, und das tust du ja auch schon, mit dieser Wahrheit zu konfrontieren, dich immer und immer wieder mit auseinanderzusetzen. Ja, das mache ich bloß. Das ist sehr schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig. Wie lange wart ihr verheiratet? Wir waren 46 Jahre. Ja, es war so mancher schöner Tag. Habt ihr Kinder? Und, ja, einen Sohn. Weiß der das auch? Er weiß das jetzt. Und ich habe ihm auch gesagt, ich kann damit nicht mehr leben. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich kann mit diesem Ganzen nicht mehr leben. Ich nehme mir das Leben. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich finde, Elisabeth, dass Folgendes geschehen sollte. Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass einen das absolut umhaut. Ja. Denn dein ganzes Leben ist ja jetzt hat ja jetzt einen solchen Einbruch erlitten. Ja. Und auch diese Ehe endete dann ja in einer Lüge im Prinzip, die dein Lebensinhalt war, diese Ehe. Ja. dass einen das so umhaut und du bist nur auch schon 69 Jahre alt, ist völlig verständlich. Ich finde, dass du ganz, ganz, ganz dringend in professionelle Hände gehörst, dass du Hilfe bekommst von einem Psychologen, einem Psychiater. Ich hatte gestern Geburtstag, ich wurde gestern 60 und das hat mich so bewegt, dass er nicht mehr da war und das letzte Jahr, dann hat er sich auch irgendwie um ein Geschenk rumgedrückt und mir gesagt, naja. Wahrscheinlich kommen jetzt tausend Sachen in dir hoch, ne, wo du das so einordnest. Ja, ich weiß nicht, ich recherchiere immer zurück und immer wieder falle ich auf diese Kleinigkeiten rein und sage mir immer, meine Güte, das war doch schon was. Deswegen finde ich, das kannst du gar nicht alleine bewältigen in dieser Welt. Ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin redest. Ja. Und meine Psychologin wird dir ein paar Hilfen an die Hand geben, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst. Ich finde dringend, dass du in die Hände eines Therapeuten musst, der dir hilft, einigermaßen damit zur Rande zu kommen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß auch gar nicht, was ich noch denken soll. Gut, dass du angerufen hast und vielleicht können wir gemeinsam, das heißt auch meine Psychologin, einen Weg finden. Du legst jetzt auf. Ja. Und dann ruft die Heide dich an. Ja. Und dann habt ihr auch wirklich Zeit, alles zu beraten, was zu tun ist. Es tut mir sehr, sehr leid, was dir passiert ist in dieser Welt. Sehr leid. Ganz furchtbar. Und sehr leid, wirklich. Und ich kann gar nicht verstehen, warum ist man nicht so fair gewesen und hat mir zu Lebzeiten dieses Ganze gesagt, man hätte sich doch aussprechen können, man hätte doch sagen können, so und so. Aber man darf doch nicht eine Frau so wehtun. Was soll ich alles noch erleiden, erdulden? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Okay, Elisabeth, alles Gute. Auf Wiederhören. Ich schätze deine Sendung sehr. Dankeschön. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Doreen, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Doreen, um was geht's bei dir? Ja, also meine Geschichte ist eigentlich so ähnlich wie deine erste Anruferin, der Melanie. Ja. Bloß ich habe halt eine andere Krankheit gehabt. Mhm. War Morbus Hodgkin, das ist Lymphknotenkrebs. Auch eine schwere Sache. Ja. Betrifft öfters junge Leute, eigentlich eher junge Männer, ne, soweit ich informiert bin. Ja, also ich glaube, es ist so von 10 Leuten, 7 Männer und 3 Frauen ungefähr. So. Also Lymphknotenkrebs, ne? Ja, ja. Und die Diagnose war bei mir im April. Letzten Jahres, ja. Mein Gott, das haut einen auch wahrscheinlich völlig um, ne? Ja, also stand halt eben wirklich mitten im Leben. Wie bist du überhaupt zum Arzt gegangen? Hast du Schmerzen gehabt oder war das eine Routineuntersuchung? Ja, also ich hatte, mir ging es halt eine Zeit lang schon immer also zusehends schlechter. Ich wurde schwächer, ich war ständig müde, hatte auch schon einen gewissen Zeitraum einen kleinen geschwollenen Lymphknoten am Hals, an der linken Seite, den hat man gar nicht so gesehen, aber ich konnte halt tasten. Mhm. Oftmals ein Warnhinweis, ne? Auch so etwas. Ja, aber da hatte ich von dieser Krankheit selber, ich kannte die nicht und ich wusste auch nicht, was dieser Lymphknoten zu bedeuten hatte. Der tat auch nicht weh, außer wenn ich Alkohol getrunken hatte, dann kam nur so ein Alkoholschmerz. Dann tat er halt schon weh und wurde härter, aber ich habe das nicht so richtig als großes Warnzeichen genommen. Ich konnte mit dem ganz gut leben und habe das eigentlich dummerweise immer vor mich hergeschoben, diesen Arztbesuch. Bist dann aber letztendlich doch gegangen. Ja, aber denn erst dann, als ich einen ganz starken Husten bekam, der kam immer so vor, als ob der ganz tief aus der Lunge kam und gar nicht mit einer Erkältung in Verbundenheit war. Und dann habe ich wirklich Angst bekommen, weil meine Freunde auch immer sagten, du wirst immer dünner und du bist immer total blass und gelb in mir Sicht. Und so, jetzt ist man beim Arzt, der untersucht einen und der sagt einem, sie haben Krebs. Mit 24 Jahren, junge Frau von 24 Jahren. Ja, da war ich 23. Naja, von 23, genau. Was war die ersten Gefühle, die über dich kamen? Verzweiflung? Bist du ausgerastet oder bist du in dich zusammengesackt? Was ist passiert? Na, eigentlich ist es so, man sackt in sich zusammen. Und bei mir war es ungefähr so, ich habe mich in dem Moment schon abgefunden, okay, in ein paar Monaten bist du tot. Mhm. Also das ist, ich habe wirklich dran gedacht, in dem Moment, was willst du jetzt noch schnell machen, damit du denn wirklich ruhigen Gewissens gehen kannst. Aber das sind so Bruchteile von Sekunden. Man hat in dem Moment gar nicht so die große Angst vorm Tod, man hat eigentlich, also ich hatte eher die Angst vor der Therapie. Mhm. Was kommt auf mich zu? Ich war ja im Krankenhaus dann und habe schon die ganzen Leute gesehen mit Glatze. Ja. Und, was für eine Therapie musstest du dann machen? Was, welcher Dinge musstest du dich unterziehen? Also ich musste eine Chemotherapie machen. Mhm. Und mit der Option, dass eventuell noch Strahlentherapie folgt, ja. Je nachdem, wie denn das Ergebnis ist, wie die Chemo anschlägt. Und wurde dieser Knoten, von dem du gerade gesprochen hast, wurde der operativ entfernt? Ja, der wurde mir operativ entfernt. Das war dann die histologische Untersuchung. Mhm. Und da haben sie dann halt gesehen, was das für ein Gewebe ist und dass es eben Hodgkin ist. Und Hodgkin-Zellen wurden da drin entdeckt. Und habe mich dann natürlich auch gleich erkundigt, so selber. Die Ärzte haben meiner Meinung nach mir wirklich zu wenig gesagt. Also die haben mich immer sehr bedeckt gehalten, weil sie irgendwie auch vielleicht nicht so einen großen Bezug zu dir aufbauen wollen als Patient, weil sie auch Angst haben, irgendwie den sich stärker binden. Warst du damals in einer Beziehung? Nein. Du hast es gerade mitbekommen von Melanie, die von ihrem Freund verlassen wurde, nachdem die Krankheit klar war. Mhm. Wie hat denn dein anderes Umfeld darauf reagiert, deine Freunde, deine Familie? Also die waren teilweise geschockter noch als ich, weil ich hatte eigentlich mir gleich ein ganz großes Ziel gesetzt. Ich habe gemeint, also ich ziehe das jetzt ein halbes Jahr durch mit Therapie und möchte dann wirklich wieder gesund sein. Mhm. Das war eigentlich mein einziger Gedanke, den ich die ganze Zeit hatte. Mhm. Und das war schon mal gut, ne? Wenn man so auch mit so einem Willen daran geht. Ja, ich war da auch wirklich ganz optimistisch, weil die Ärzte auch sprachen von guten Heilungschancen. Und die sind bei diesem Krebs, wenn man ihn relativ früh entdeckt, recht groß. Mhm. Und da wir beide uns jetzt so vital unterhalten, schließe ich, dass man den Krebs bei dir besiegt hat. Das ist richtig, ja. Kann man das jetzt schon sagen oder bist du noch in, das ist doch noch ein paar Jahre, dass du immer wieder untersucht werden musst? Oder kann man jetzt sagen, definitiv, du hast es geschafft? Na, also die Diagnose jetzt, die ich dann im Oktober bekam, nach der Chemotherapie, war wirklich sehr gut. Also ich musste dann auch nicht mehr bestrahlt werden. Mhm. Jetzt allerdings, die ersten zwei Jahre müssen alle drei Monate halt Nachsorgeuntersuchungen gemacht werden. Ja, ja. Und die erste ist jetzt nächste Woche Freitag, also in einer Woche. Und da, hast du Angst? Ja, total. Mhm. Also, das ist schon so ein Damoklesschwert, ne, das über einem schwebt, bis dann die Jahre rum sind. Und ich habe also das Gefühl, dass mich der Krebs selber gar nicht so richtig loslassen möchte. Also während der Therapie hatte ich immer noch so, okay, ich mache das jetzt bis zum Schluss und dann ist das für mich Vergangenheit und ich kann mein Leben wieder neu gestalten, so wie ich das möchte. Ja. Aber was ich jetzt eigentlich feststellen muss, das ist, dass die Angst danach viel schlimmer ist als die Angst währenddessen. Klar, weil das würde einen ja sehr zurückwerfen und erneut und vielleicht noch schlimmer umhauen, wenn. Aber wir wollen gar nicht über das Negative jetzt reden. Ja. Wir wollen einfach hoffen, dass es jetzt richtig gut ist und dass es weiterhin sich so gut entwickelt. Ja. Könntest du mir sagen, inwiefern sich dein Leben, so dein Denken über Leben verändert hat, seit diesem doch ziemlichen tiefen Einschnitt in deiner Biografie? Ich würde sagen, mein Leben hat sich komplett verändert. Also es ist ein ganz anderes Bewusstsein. Mit einem ganz anderen Bewusstsein gehe ich heute durch die Straßen. Mhm. Ich weiß immer noch, wo ich noch mitten in einer Therapie war. Wenn ich da durch die Straßen gegangen bin, da war ich total neidisch auf alle Leute, die so vital und glücklich so einkaufen gegangen sind und alles machen konnten und wirklich stark waren und kräftig und ich, kleiner Hering da mit meinem. Ist das denn jetzt gewichen, dass du jetzt auch glücklicher bist, wenn du jetzt einkaufen gehen kannst? Ja. Und dich deines Lebens erfreuen kannst? Ja, total. Ich bin wirklich, dass ich überhaupt noch da bin und dass ich das geschafft habe, ist natürlich ein sehr großes Geschenk für mich, nochmal so ein zweites Leben eigentlich irgendwie zu haben. Das ist wie ein zweiter Geburtstag. Ja, total. Aber es ist halt irgendwie, dass ich jetzt mit vielen Dingen jetzt danach halt wirklich nicht klarkomme eigentlich. Zum Beispiel? Jetzt stelle ich mir wirklich halt immer noch wieder die Frage, warum bekommt man eigentlich solche Krankheiten und weil ich auch mit der Melanie, ich kann die so verstehen, auch ich hatte auch diese Pilze im Mund und wie unangenehm das war und warum musste ich das alles durchmachen und was wollte Gott mir eigentlich damit sagen, was soll ich jetzt eigentlich anders machen oder was habe ich mal falsch gemacht? Und bist du ein religiöser Mensch? Ja, eigentlich schon, ja. Und noch religiöser geworden jetzt durch die Krankheit? Eigentlich weniger, das ist es eigentlich. Also ich habe mir das Beten eigentlich abgewöhnt sozusagen, ja. Also ich glaube eigentlich wirklich, dass man das, dass jeder von uns, jeder einzelne Mensch irgendwo Gott in sich trägt, mhm, und dass man wirklich, wenn einem so ein Schicksalsschlag trifft, dass man da ganz tief in sich reingucken muss und, mhm, sich wirklich sagen muss, sag mal, was will ich eigentlich vom Leben? Mhm. Möchte ich jetzt eigentlich weitermachen, mhm, so wie bisher und immer nur so arbeiten, mhm, bis ich nicht mehr kann, oder einfach mehr, oder soll ich jetzt in Zukunft ein bisschen mehr Sonne an mich ranlassen, mhm, und einfach... Schön gesagt, ja. Ja, mhm, irgendwie so mit... Klingt so ein bisschen buddhistisch, was du sagst. Hast du dich damit beschäftigt? Ja, also ich habe da viele Bücher von so Tibet und, mhm, bin da wirklich auch sehr... sag ich mal, ich habe schon das... Aber weißt du, dann hat sicherlich diese Krankheit auch diesen guten Nebeneffekt, nämlich dass du dich vielleicht noch intensiver mit solchen Dingen beschäftigt hast oder jetzt beschäftigst und dich vielleicht deshalb auch auf einen Lebensweg begibst, auf den du vorher nie gegangen wärst. Nee, gar nicht. Ja? Insofern hat es vielleicht sogar ein etwas sehr Gutes, eine gute Kehrseite, diese Krankheit. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich habe dann auch, während der Therapie habe ich auch ein Buch gelesen von dem Michael Lesch, mhm, der das ja auch hatte und auch ein ganz toller Schauspieler ist, meiner, ja, Meinung nach. Und ja, der, das habe ich sehr verschlungen, das Buch, weil ich mich da natürlich auch so widerspiegeln konnte. Ja. Und was, man greift da wirklich dann auch nach jedem Grashalm, mhm, und ich bin auch, habe dann von ärztlicher Seite nicht so viel Hilfestellung bekommen. Na klar, haben die einem die Chemo verpasst und... Ja, aber ich glaube, dieses Geistige oder vielleicht sogar dieses Spirituelle, das muss man sich selbst holen. Ja. Ja, oder die Anstöße dazu zumindest. Mhm. Ich drücke jetzt für den nächsten Freitag die Daumen. Das ist nett, danke schön. Bin sehr optimistisch. Ja, danke. Und beschäftige dich mal ruhig in dieser Richtung weiter. Ich glaube auch, dass das eine sehr, sehr gewinnbringende Richtung ist für uns Menschen, für überhaupt fürs Denken und fürs Leben. Ja, danke schön. Alles Gute. Und eine Frage habe ich, ja, noch. Kann deine Psychologin mir vielleicht mal eine Adresse geben für einen Therapeuten? Wir machen das so, die Heide ruft dich gleich nochmal an und dann kannst du das mit ihr besprechen. Das wäre nett, das, ja. Das machen wir so. Okay. Alles klar, danke. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Und deinem Team auch alles Gute. Dankeschön, Doreen. Tschüss. Ja, tschüss. Melanie, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domia. Hallo, Melanie. Ja. Ja. Wir haben im Anfang Dezember schon mal miteinander telefoniert. Ich bin die Person, die immer aus den Krankenhäusern abgehauen ist, wenn du dich erinnern kannst. Oh ja. Ja. Schwere Herzoperation, ne? Ganz genau. Wie war das nochmal? Du warst wie viel Mal abgehauen aus dem Krankenhaus? Ich hatte bestimmt 5 oder 6 Termine. Ja. Und bin dann nur einmal hingegangen. Ja. Und bin dann nur eine Nacht geblieben und bin wieder abgehauen. Das war unglaublich. Und du hattest eine wirklich schwere Herzerkrankung. Und genau. Es musste operiert werden. Ganz, ne, genau. Ich hatte, was war es nochmal genau? Sag's nochmal. Zu dem Zeitpunkt, also eine Aortenstenose, das heißt, dass die Klappe das Blut nicht mehr richtig transportiert. Ja. Und das hätte also zu Wasser in die Lunge führen können und zum plötzlichen Herztod. Und ich weiß, dass ich mit dir geschimpft habe. Genau, und das hat geholfen. Ehrlich? Ja, ich bin am 10. Januar operiert worden und bin seit 2 Tagen wieder zu Hause. Grandios, grandios. Wir haben, glaube ich, ein paar Tage vor dem geplanten OP-Termin geredet miteinander. Ganz genau, da ist aber dann, also ich sollte ja Sonntag dann ins Krankenhaus rein, mhm, und da habe ich mir dann aber eine Nasennebenhöhlenentzündung eingefangen. Ach so, hallo Psychosomatik, ne? Genau, und musste dann warten. Und da die jetzt im Krankenhaus so vorsichtig geworden sind, ja, haben die, bin ich jetzt hin, also... Was ja wahrscheinlich eine zusätzliche Folter war, ne? Diese, ja. Dadurch hat es sich ja dann nochmal verzögert, ne? Ganz alles. Genau. Aber nichtsdestotrotz, du hast es dann geschafft. Ja, und Gott sei Dank, also die, als sie mich dann offen hatten in der Operation, also der Professor selber von der Klinik, der Chefarzt, mhm, hat mich operiert, mhm, weil es halt doch schon ziemlich schwerwiegend war. Mhm. Der hatte dann nach der Operation zu Hause angerufen, mit meinem Verlobten gesprochen, mhm, und hat dem gesagt, also... Sie haben so dermaßen erschrocken, als wir ihre, mhm, Frau offen hatten, ein paar Tage hätten die mir noch gegeben. Also ich bin dem Tod wirklich von der Schippe gefallen. So, ja, so dramatisch war es, ja, schon. Es war also ganz so ganz dramatisch. Dramatisch. Ja. Da, ja, wie lange lagst du unter dem Messer? Die OP selber hat 5,5 Stunden gedauert. 5,5 Stunden. Ja. Also ich bin morgens um 11 in den OP geschoben worden und bin nachts um 0 Uhr aus der Narkose geholt worden. Also 13 Stunden war ich in Narkose und 5 Stunden die OP. Vor lauter Überraschung habe ich jetzt vergessen, wie lange du jetzt aus dem Krankenhaus schon wieder raus bist. 2 Tage. 2 Tage erst? Ja. Wie geht's dir denn jetzt im Moment? Ja, es geht. Also ich bin auch eine Patientin, die sehr wehleidig ist. Na, aber du klingst überhaupt nicht wehleidig. Ja, ich versuche langsam, weil ich bin ich höre zu tief in mich rein. Ich habe jetzt immer Angst, irgendwas könnte schief gehen. Ja, aber ist doch vielleicht verständlich, wenn man so eine schwere OP hinter sich hat. Wie ist es denn? Hast du Schmerzen im Herzen, am Herzen? Am oder? Herzen selber gar nicht. Also das gar nicht. Man nicht. Mhm. Sind Rhythmusstörungen sind noch vorhanden. Ja, ja. Und der Puls ist halt ziemlich hoch, teilweise bei 120, 130. Wie war es eigentlich zu dieser Erkrankung gekommen? Das ist angeboren gewesen. War angeboren. Ja. Mhm. Also das ist aber, das können auch ganz gesunde Menschen bekommen. Also ich glaube, wenn du jetzt eine Erkältung bekommst und du hast länger als 3-4 Tage Fieber und das wird nicht behandelt, kann das halt zu einer Herzklappenentzündung führen, bei Endokarditis und dann. Ist es denn jetzt so, dass du jetzt guter Hoffnung sein kannst, die Sache ist bereinigt, oder? Nein. Das nicht. Ich muss in 5 Jahren nochmal ran. Nochmal ran. Also das, die haben bei mir so viele Ausnahmen gemacht, genauso mit der OP. Ich habe mir eine biologische Klappe gewünscht, das heißt, das ist eine Klappe vom Schwein. Mhm. Weil ich halt noch einen sehr großen Kinderwunsch habe. Ah ja. Und mit der anderen Klappe aus Metall ist das nicht möglich, weil ich da halt ein Leben lang Marcomar einnehmen müsste. Aha. Und also du hast jetzt also ein Stückchen Schwein in dir. Ganz genau. Denkt man darüber nach? Anfangs war es ein bisschen seltsam. Da habe ich schon gedacht so, und ich wollte kein Fleisch essen, aber so im Moment bin ich einfach nur dankbar, dass ich es hinter mir habe. Wie groß ist denn eigentlich diese Klappe, die man dir da eingepflanzt hat vom Schwein? Was war das? Ich glaube 23 Millimeter. Also ach so, ist ja ein ganz klein bisschen. Ja, die sind, also ich war heute beim Echo, das ist halt Ultraschall vom Herzen. Ja, ja. Das sah alles so prima aus. Für die Leute, die dich damals nicht gehört haben, sag doch nochmal, warum du so eine irre Angst hattest, dass du fast dein Leben riskiert hast und immer wieder aus dem Krankenhaus abgehauen bist. Ich kann es mir selber heute nicht mehr erklären. Damals war es so, ich wollte nicht rein, ich habe mir vor allem und nicht Panik gemacht, habe Angst gehabt, erstmal vor dem Krankenhaus selber. Und dir war ja bewusst, wie ernst die Lage war. Ganz genau. Ich erinnere mich, dass du mir das gesagt hast. Es ist wirklich todernst. Ne? Wir haben zu dem Zeitpunkt gesagt, ein halbes Jahr noch. Mhm. Da wären es noch 5 Monate gewesen, als wir telefoniert hatten. Ja. Und ja. Also ich bin sehr, sehr erfreut, dass es jetzt so geklappt hat. Und freue mich wirklich, dass es dir auch so gut geht jetzt. Also nach so einem schweren Eingriff relativ gut schon. Also ich war eine von den Patienten, die sehr schwer auf die Beine gekommen ist. Ne? Mhm. Also es war auch bei mir, also wie gesagt, die mussten mehr machen als geplant. Die haben ja nicht nur die Klappe ausgetauscht. Die haben auch noch ein Stück der Aorta ersetzen müssen. Weil das in dem Alter, 21 bist du erst. Ne? Ja. Jetzt die Erfahrung, die du gemacht hast. Waren die jetzt so in dem Sinne gut, dass du sagst, beim nächsten Mal stelle ich mich nicht wieder so an? Ich weiß ganz genau, ich werde beim nächsten Mal ohne Probleme wieder reingehen, wenn es soweit ist. Wunderbar, das ist ein Wort. Hab zwar wahnsinnige Angst davor wieder, ich denke mal vor so einer Operation. Hat doch jeder Angst. Ja. Ist doch klar, am Herzen, 5 Stunden am Herzen operiert zu werden, hätte ich auch die Wahnsinnsangst. Ja, ich habe auch dann noch den Fehler gemacht, ich habe mir anschließend, wir saßen dann in so einem Raum ein paar Tage später, weil ich war auch nur 4 Tage auf der Intensivstation. Mhm. Und dann lag der Operationsbericht selber da und ich, so neugierig wie ich bin, mussten wir den auch noch durchlesen. Mhm. Und da stand dann jede Einzelheit, wie oft die mich haben reanimieren müssen halt. Ja, ja. Aber war auch nur 2-mal, also das ist alles super verlaufen bei mir. Also, alles im grünen Bereich eigentlich im Moment. Und das heißt, wir müssen in 5 Jahren nicht nochmal telefonieren, damit ich dich dann animiere, dass du da auch hingehst. Nee, liebe Melanie, gute Genesung. Ja. Schön, nochmal von dir gehört zu haben und schön, dass es so ausgegangen ist. Ja, prima. Alles Gute. Eine Frage noch. Ja. Kann ich noch jemandem etwas sagen? Ja. Das blieb. Also, ich möchte meinem Verlobten dafür danken, dass der die ganze Zeit so für mich da war. Mhm. Andi, ich liebe dich über alles. Na toll, da freut der Andi sich. Okay. Tschüss, Melanie. Jo, tschüss, Domian. Daniel, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Daniel. Ja, mein Problem ist, meine Freundin hat ein Verhältnis mit meinem Stiefvater. Mit deinem Stiefvater? Ja. Wie alt ist deine Freundin? 21. Und der Stiefvater? 39. 39. Ja. Wie lange bist du mit der Freundin schon zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Und wie hast du das jetzt erfahren, dass sie ein Verhältnis mit deinem Stiefvater hat? Ja, das ist so. Ich bin berufstätig als Mann-Lackierer. Mhm. So, und dann hat man, vor 2 Tagen hat man eine Baustelle früher fertig gehabt. Mhm. Dann hat man früher Feierabend. Mhm. Ja, dann bin ich nach Hause. Ja, und dann habe ich schon das Auto gesehen von meinem Stiefvater. Da habe ich mich erstmal gewundert, weil meine Freundin ist auch berufstätig. Die ist eigentlich die Friseurin. Mhm. So. Ja, habe ich mich bei gedacht. Wollte ich rein. Ja, und dann war die Tür abgeschlossen. Da habe ich gedacht, ja, Moment mal. Von eurer gemeinsamen Wohnung? Ja, genau. Mhm. Wir ziehen sie einfach, eigentlich nur einfach zu. Ja. Dann, wir schließen die ab. Ja. So, ne? Ja, hab ich mich schon gewundert, so. Schließe auf, ja. Dann komm ich im Wohnzimmer, ja, und dann hab ich sie erwischt. In Verganti. Ja. Mitten in der Aktion. Ja. Das muss ein Schock gewesen sein. Ja. Aber was denn schon? Kann ich dir sagen. Wie hast du reagiert? Ja, ich stand erstmal da, ich konnte nichts mehr sagen. Wie gelähmt? Wie gelähmt, genau, ja. Und Sprache verschlagen. Ja, ich bin dann nur noch, nachher bin ich rausgelaufen, ja. Also du hast keinen Krawall gemacht, keine Schreierei dann hinterher? Nee. Also du bist dann quasi, hast erst wie entwurzelt da gestanden, oder wie angewurzelt da gestanden, genau. Und dann bist dann wortlos rausgegangen. Genau, ich bin rausgerannt, ich habe erst mal draußen eine Zigarette geraucht, ja, und dann habe ich meinen Kumpel angerufen, ob ich zu ihm kommen kann, ja, ja. Das ist mein Kumpel. Dieses war genau wann? Vor zwei Tagen, also Mittwoch. Am Mittwoch. So, und danach hast du mit deiner Freundin geredet? Nee, sie hat mich ein paar Mal angerufen, aber ich habe mich abgenommen, weil ich wollte erstmal nicht mit ihr reden, weil ich... Also die hat dich angerufen bei dem Kumpel, oder wie? Nee, auf mein Handy. Ich habe ja ein Handy. Mhm. Aber wo hast du jetzt geschlafen, die zwei Tage? Bei dem Kumpel? Ja, beim Kumpel, ja. Beim Kumpel. Der war dann gestern, hat dann Sachen geholt, ich habe einen Schlüssel gegeben. Mhm. Und dann war sie aber nicht da, ja. Sie hat versucht anzurufen? Ja, sie hat mich versucht anzurufen, ja. Aber ich habe mich abgenommen, weil ich kann im Moment nicht mehr. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es meiner Mutter sagen soll, was mein Schiefer da jetzt gemacht hat. Und mhm. Ja. Jetzt gehen dir wahrscheinlich auch tausend Sachen durch den Kopf. Wie lange läuft das schon? Wann hat es angefangen? Genau. Ne? Ja, sowas. Das ist, ja. Habt ihr euch denn so oft gesehen früher? Der Stiefvater, du und sie und deine Mutter, war das so eher ein engeren Kontakt? Ja, wir machen Wochenende öfters was zusammen. Mhm. Also Disco, das heißt Disco ist so ein, ja, kann man Disco nennen, also Kneipe ist. Ja. So was Ähnliches auf jeden Fall, ja. Da läuft Musik und so, ja. Ja. Ja. Ich weiß mal platt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das meiner Mutter sagen soll oder. Also, ich finde verständlich, dass du dich jetzt erstmal in der ersten Reaktion zurückgezogen hast. Hast du ja gemacht, ne? Nicht ja. Dicht gemacht hast. Gehst nicht ans Telefon, bist bei deinem Kumpel. Aber du musst dich, finde ich, schon jetzt damit auseinandersetzen. Das heißt, du musst mit der Freundin reden. Ja, ich habe aber Angst, wenn ich dann jetzt erfahre, das geht jetzt schon ein Jahr oder so. Ich weiß nicht, was ich da mache. Aber so läufst du ja nur von einer eventuellen Wahrheit weg. Ja. Das heißt, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als dich damit zu konfrontieren und letztendlich dann auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Ich finde allerdings auch, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, ne, würde ich das meiner Mutter auch erzählen. Ja, aber ich will meine Mutter darf nicht kaputt machen. Ich weiß nicht, was dann passiert, wenn meine Mutter es erfährt. Ja, was heißt nicht kaputt machen? Aber er macht es ja schon kaputt und ja. Hintergeht sie. Und wer weiß, wenn er das da gemacht hat. Wie lange sind die schon zusammen, die beiden? 10 Jahre. 10 Jahre. Ja. 10 Jahre. Ich finde, dass die Frau ein Recht darauf hat, das zu erfahren. Wenn er so Schweinereien begeht, dann würde ich damit keine Rücksicht rangehen. Und letztendlich ist es für deine Mutter natürlich auch schmerzhaft, aber letztendlich ist es auch gut, wenn sie es erfährt und nicht so verarscht wird von ihrem Typ. Ja. Also, ich finde zwei Sachen. Du musst mit der Freundin reden. Und du musst die dir hart wirklich rannehmen und dass sie dir wirklich die Wahrheit sagt. Und danach würde ich dann, nach dem, was du da alles erfährst, würde ich auch die Konsequenz ziehen, auch der Mutter das erzählen. Auf jeden Fall. Ja, ich habe Angst, wenn ich meine Mutter erzähle. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht. Hat er? Er hat nicht versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen. Nein, überhaupt nicht. Das wundert mich. Mhm, wundert mich auch. Er muss doch jetzt auch in Angst leben. Ja, da muss er ein schlechtes Gewissen haben. Schlechtes Gewissen und er muss Angst haben, dass du das eventuell dann doch der Mutter erzählst. Und bei ihm ist er auch als wackelig im Moment. Ja, ich will es auch nicht. Also. Ist denn das eigentlich die Beziehung zwischen dir und deiner Freundin, war das okay in den letzten Monaten? Also ich fand es okay. Also ich habe da nichts gemerkt. Mhm. Und ihr seid euch sonst auch, deines Wissens zumindest, immer treu gewesen die letzten Jahre? Ja, klar. Ja. Also. Mhm. Aber man weiß, wie dieser Fall lehrt, man weiß es nie, ne? Ja, jetzt weiß ich ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt denken soll. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, vor allen Dingen, wie lange geht das schon? Mhm. Vielleicht wäre ich jetzt nicht früher nach Hause gekommen. Wie lange wäre es noch weiter gegangen jetzt? Oder ob es auch noch weitergeht? Ich weiß es ja nicht. Daniel, das musst du alles mit ihr bereden. Und wenn die Wahrheit noch so bitter ist, du musst dich dieser Wahrheit stellen und daraus deine Konsequenzen ziehen. Und wenn die Konsequenz ist, dich von der Frau zu trennen. Die hat dich ja nun wirklich scheiße hintergangen, ne? Ja. Und dann mit dem. Das ist schwer, sind drei Jahre und ich hänge an der. Ich kann nicht einfach. Wacht erstmal ab, was sie dir sagt. Vielleicht ist es so hart, dass es dir auch einfacher fällt zu sagen, Mädchen, dann gehe. Ich gehe. Und dann noch mit in der Familie mit dem eigenen Stiefvater. Das macht das Ganze ja noch viel, viel gewichtiger. So, du redest mit der. Ja, ich würde an der Stelle gar nicht erst mehr warten, bis die anruft, sondern du rufst die morgen an. Ja. Und triffst dich auch gleich mit der. Und redest Tacheles mit der. Ja. Und dann überlegst du weiter vorzugehen mit der Mutter. Ich finde, dass deine Mutter auch ein Recht darauf hat, das zu erfahren. Finde ich schon. Gut. Alles Gute. Und ich danke dir, Domian. Ne? Ja, Daniel, alles Gute dafür. Alles klar. Tschüss. Natascha, 17 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Natascha. Um was geht's? Ja, und zwar bei mir geht's darum, dass meine Eltern mir einfach alles verbieten. Mhm. Und zwar habe ich einen Freund, der ist etwas, der ist nicht etwas, sondern sehr viel älter als ich. Na, wie alt? 27. Mhm. Und der hat eine ganz süße 7-jährige Tochter. Mhm. Und ja, meine Eltern sind ziemlich streng katholisch. Ja. Und meine Mutter kommt aus Kolumbien. Ja. Und ja, und kommt auch halt aus dem kolumbianischen Adel. Also das heißt, meine Großeltern also sind... rede ich fast hier mit einer Prinzessin jetzt, oder was? Ja, sowas ähnliches. Ehrlich? Hast du einen Titel? Hast du einen Titel? Ja. Wie heißt der Titel übersetzt? Ich bin so aufgeregt, mir fällt das jetzt gar nicht ein. Oh, ich sitze da ganz doll. Was? Ja, auf jeden Fall, Was war das denn gerade? Bist du so aufgeregt? Ja, also ja. Ich telefoniere zum ersten Mal. Gut, dann lassen wir das mit den Titeln mal weg. Ja. Mhm. Auf jeden Fall ist das, die verbieten mir alles. Sie behandeln mich wie ein rohes Ei. Mhm. Ich darf im Winter, darf ich nur bis um 8 draußen bleiben. Mhm. Sommer bis um 9. Ich habe noch 9 andere Geschwister. 9 andere noch? Ja. Wow, eine große Familie. Ja. Und ja, meine Mutter und mein Vater sind total gegen meinen Freund. Mhm. Und haben Sie ihn denn schon mal kennengelernt? Ja. Mhm. Ja. Und sie haben auch die Kleine kennengelernt und sie finden sie auch ganz süß. Mhm. Und ja, ich sagte halt, wenn ihr mich wirklich so lieb habt, wie ihr sagt, dann müsst ihr auch John und Haley so lieben. Und ich meine, ich verlange nicht von euch, dass ihr ihn jetzt hier groß aufnimmt und hier Party für was ich wie viele Personen macht, sondern dass ihr ihn einfach akzeptiert. Ich meine, ich liebe beide und ich will keinen von denen verlieren. Und ja. Natascha, wie lange bist du denn mit diesem deinem Freund, der 10 Jahre älter ist als du, schon zusammen? Mit dem bin ich etwas über 1,5 Jahre doch zusammen. So lange schon. Mhm. Ja. Und habt ihr das eine Weile verheimlicht, das Ganze? Ja, also wir haben es ein halbes Jahr verheimlicht. Mhm. Dann hat mich aber mein Bruder erwischt mit ihm. Mhm. Und ja, also mein Bruder ist eigentlich ständig auf der Lauer nach mir, weil er auf mich aufpassen soll, weil ich halt das Jüngste bin. Ja. Achso, du bist die Jüngste von den vielen Kindern? Ja, ich bin die Jüngste. Ah, deshalb sind die Eltern wahrscheinlich auch so besonders aufmerksam. Naja, bei meiner Schwester sind sie auch so und die ist 25 und die sagt so langsam auch, also ich krieg da echt bald eine Macke, also... Wie, gab es nur ein Zusammentreffen zwischen deinem Freund, seinem Kind und deinen Eltern oder öfters schon? Ja, also wir treffen uns öfters, die sehen uns öfters in der Stadt und so, aber ich, damit mein Freund wirklich auch dann sagt, oh, ich krieg da eine Krise bei dieser Familie, versuche ich das schon zu vermeiden und schicke die dann Kaufhäuser weiter. Ja, verstehe schon. Du bist ja ganz aufgeregt, Mensch. Ja, Natascha. Mein Herz. Bist du da alleine? Ja, mein Freund schläft, die Kleine schläft auch. Ach so, du bist jetzt bei deinem Freund. Ja. Ach so. Ist es denn jetzt so heftig, das Ganze, dass deine Eltern dir wirklich untersagen, dich mit ihm zu treffen? Oder machen sie einfach nur immer schlechte Stimmung gegen ihn? Also eigentlich beides. Also sie sagen auch halt, ja, du darfst ihn nicht mehr treffen und... Aber immerhin bist du jetzt, es ist ja nur tiefe Nacht bei ihm und bist nicht zu Hause, das ist ja schon erstaunlich. Ja, meine Mutter weiß es nicht, ich bin aus dem Fenster geklettert. Ehrlich? Wirklich? Ja, ich habe das Fenster genommen. Das ist ja wie im Film. Und, ja. Und kletterst morgen früh wieder vorher rein und gehst dann zum Kaffee, zum Frühstück oder wie? Nee, also ich habe gesagt, ich rufe dann halt morgen an und sage, ich bin ganz früh raus und bin zu einer Freundin und weißt du, die glaubt das? Die Schule. Die nimmt dir das ab? Ja, das machen die. Ja, also südamerikanischer Adel, ne? Ja. Viele Kinder, sehr strenge Erziehung. Ja. Aber irgendwie bist du ja doch eine Kämpferin, habe ich so den Eindruck. Ne? Du lässt dir das nicht so nehmen. Du ziehst es immerhin seit anderthalb Jahren schon durch. Du fliehst nachts aus dem Fenster, und um bei deinem Freund zu sein. So sehr einschüchtern lässt du dich ja nicht. Naja, weil ich auch ihn und seine Tochter unglaublich liebe. Ja. Weil ich, wir kennen uns jetzt seit 5 Jahren. Also sind erst seit anderthalb Jahren zusammen. Ach so, es ist eine lange Bekanntschaft schon. Ja. Mhm. Und, darf ich mal fragen, was er vom Beruf macht? Er macht zurzeit gar nichts vom Beruf. Er ist ganz für seine Tochter da. Achso. Mhm. Und was hat er gelernt? Was hat er vorher gemacht? Er hat Bauarbeiter gelernt. Aha. Mhm. Und damit sind meine Eltern halt auch nicht zufrieden. Die sind halt nicht zufrieden, womit, weil er nicht so viel Geld hat. Mhm. Ich habe gesagt, klar, wenn das Adlige sind, dann ist der Bauarbeiter wahrscheinlich nicht gut genug für die Eltern. Und ja, ich habe aber gesagt, das ist mir egal. Ich meine, und wenn es jetzt ein Straßenfeger wäre, ich liebe ihn. Und das ist eine sehr richtige Einstellung, Natascha. Eigentlich würde ich dich gerne, bekräftigen in deiner Haltung. Mhm. Ich finde das gut, was du machst. Und immerhin bist du bald eine ganz erwachsene junge Frau. Ja, es ist nicht mehr weit hin bis 18, dann kannst du eh machen, was du willst. Ja. Und die Eltern meinen es sicher nicht böse wahrscheinlich, und die machen sich Sorgen. Aber die Eltern müssen halt auch kapieren, dass du ein eigenständiges Leben hast und dass du auch alt genug bist, das selbst zu entscheiden. Mhm. Und wenn du jetzt diesen Weg gehen willst und du wirklich davon überzeugt bist, dass du ihn sehr liebst und dass ihr eine gute Beziehung habt, finde ich auch, dass du weiter das so forcieren solltest und deinen Weg gehen solltest. Auch in Kauf nehmen solltest übrigens, wenn es vielleicht doch zu heftigerem Krach noch kommt mit den Eltern. Weil du hast gerade einen tollen Satz gesagt, den du wiederum zu deinen Eltern gesagt hast. Wenn ihr mich wirklich lieb habt, dann müsst ihr doch auch wollen, dass ich glücklich bin. Ne? So ähnlich hast du gerade gesagt. Das ist, finde ich, genau die richtige Haltung. Und es ist für sie ja noch viel schlimmer, wenn du in Feindschaft zu ihnen stehst. Also müsste ihnen doch auch etwas dran gelegen sein, dass man da irgendwie einen Kompromiss findet. Ja, vor allen Dingen, wenn ich die Kleine, wenn wir die Kleine zusammen zur Schule bringen, dann gucken ihre Mitschüler auch und sagen, ja, wer ist denn das? Und sagt sie, ja, das ist meine Mama. Und dann sagt sie, wie alt ist die? Und sagt sie, 17. Und sagt sie, oh, die ist nur 10 Jahre älter als du. Und also, weil ihre Mutter ist weg, die interessiert sie gar nicht. Ja. Sie ist jetzt vor ungefähr so ein Jahr wieder aufgetaucht und sagt, ja, ich will jetzt mal wieder Haley sehen. Mhm. Und da sah sie sie. Ja. Dann sagte sie, ja, ich bin deine Mama. Und dann hat Haley nur noch geschrien, du bist nicht meine Mama, du bist nicht meine Mama. Ist weint ins Zimmer gerannt, hat die Tür zugeknallt, und dann sagt sie, was ist denn mit ihr los? Dann sagte ich, du kannst hier nicht nach Jahren auftauchen und kannst sagen, ja, ich bin deine Mutter. Mhm. Also es gab nie Probleme zwischen dir und dem Kind. Ihr habt euch immer gleich... Sie sagt auch zu mir Mama, und von daher gucken die Mitschüler auch ein bisschen so. Kann ich mir denken. Also Natascha, nochmal, ich finde, du sollst weiter so machen. Und lass dich nicht einschüchtern. Und ich bin guter Dinge, so aufgrund des Eindrucks, den ich jetzt von dir habe, dass ihr beiden das auch durchziehen werdet. Und so riesengroß ist der Altersunterschied ja nur auch nicht, mein Gott. 10 Jahre, nun gut. Also ich meine, da gibt es schon größere Altersunterschiede. Aber wie? Und das wächst sich auch aus, wenn du ein bisschen älter bist erst, dann ist irgendwann bist du 24 und erst 34 und so, ist auch egal. Also, macht ja nichts. Also, euch dreien alles Gute. Viel Glück und versuche natürlich in Frieden immer und immer wieder deine Eltern zu überzeugen, denn das ist ja auch schön, wenn du einen guten Kontakt zu deinen Eltern hast. Ja, und ich wünsche dir noch viel Glück mit deiner Sendung. Danke, das ist ja nett von dir. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Juliane, und Juliane ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Juliane. Hi. Ich grüße dich. Bevor wir beide jetzt anfangen, möchte ich ganz kurz noch den Zuschauern und Zuhörern etwas sagen. Wir hatten ja gestern das Thema Schweißfüße unter anderem hier in der Sendung und was man dagegen tun kann. Wir haben eine Flut von Tipps und Informationen bekommen. Und ich wollte euch sagen, wir werten das noch aus. Also wir suchen so die interessantesten Tipps raus. Und ich werde am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, werde ich das hier vortragen und vorlesen. Das mache ich heute noch nicht, also am Montag passiert das. Jetzt zu dir, Juliane. Hi. Ja. Und was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's eigentlich nur darum, dass ich mich sehr, sehr alleine fühle. Ach, einsam. Ja, sehr. Also ich bin ja erst 18 und also ich habe jetzt die letzten 2,5 Jahre im Heim gewohnt und weil es halt so Familienkonflikte gab und meine Eltern haben sich scheiden lassen und ich bin halt, weil ich auch Streit mit meiner Mutter hatte und weil sie mich eigentlich nicht mehr wollte, ins Heim gekommen. Mhm. Und am Anfang war es halt ein bisschen schwer im Heim, aber dann habe ich mich eigentlich sehr daran gewöhnt und ich hatte auch viele Freunde da und jetzt bin ich halt in die nächste Stufe der Einrichtung gekommen, jetzt in so eine betreute Mädchen-WG. Ja. Aber da bist du doch auch in Kontakt mit anderen Leuten, ne? Ja, mit also zwei Mitbewohnerinnen habe ich und einer Erzieherin, mit der verstehe ich mich eigentlich auch sehr gut und mit einer Mitbewohnerin eigentlich auch sehr gut, mit der anderen eigentlich auch, aber mit der einen mehr als mit der anderen. Ja. Und ja, aber mir fehlen halt meine Eltern. Mhm. Also meine Eltern. Wo sind denn die Eltern? Ja, also mein Vater, der lebt in Bonn. Mhm. Und wie viele Kilometer entfernt von dir? Also ich wohne in Köln, nicht da. Ach, du wohnst in Köln, ach so. Mhm. 15 Minuten. Ja, das ist nicht weit. Ne? Ja. Ja, und meine Mutter wohnt auch in Köln. Mhm. Und es gibt keinen Kontakt? Nee, nicht. So, also meine Mutter meldet sich gar nicht mehr bei mir. Ja. Und mein Vater, der ruft mich hin und wieder mal an und sagt, ja, wie geht's, alles klar. Und 2 Minuten Gespräche und dann legt er wieder auf. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nee, ich habe noch einen kleinen Bruder. Der lebt zu Hause? Also meine Mutter hat ihn jetzt vor ein paar Monaten auch rausgeworfen, wie mich damals auch. Mhm. Also bei mir war es ein bisschen später, aber... Was war denn der Hauptkonflikt, den ihr hattet, dass es nicht mehr ging, also zusammen zu leben? Ja, also mein Vater hat meine Mutter verlassen. Mhm. Also meine Eltern haben sehr früh Kinder gekriegt. Meine Mutter, die hat mich mit 17, sie mit mir schwanger geworden, mit 18 hat sie mich gekriegt. Ja. Und die, mein Vater, also wir haben eigentlich sehr gut zusammen gelebt, aber mein Vater hat meine Mutter immer betrogen, habe ich halt im Nachhinein von ihr erfahren. Mhm. Und irgendwann konnte sie nicht mehr und sie hat sich auch sehr mit den Jahren verändert und ist sehr depressiv geworden und hat es auch, als ich dann auch in die Pubertät kam, wollte ich dann auch mal weg und dann war sie auch oft allein und wollte, dass ich bei ihr bleibe und hat ihre Laune auch oft an mir ausgelassen und irgendwann hatte ich halt keine Lust mehr und bin dann einfach so weggegangen, ohne ihr das zu sagen und so. Und ohne Rücksicht auf sie zu nehmen und dann hat sie mich halt rausgeworfen. Wegen so Kleinigkeiten, Zigarette in der Tasche gefunden, raus und ins Heim. Du brauchst jetzt Erziehung. Ja, ja. Ist da nicht mich so abgeschoben, ich weiß nicht. Ja, ja. Ich habe mich zwar sehr daran gewöhnt, ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, so richtig in einer Familie zu leben, obwohl ich mir das wünsche, aber ich fühle mich halt irgendwie... Du hast gerade so gesagt, ich fühle mich so alleine. Da geht es gar nicht so um Freundschaften, sondern es geht hauptsächlich um die Eltern, um die Familie. Ja, ich meine, ich habe viele Freunde eigentlich, aber ich gehe eigentlich nur weg. Mhm. Und ich freue mich auch, ich bin auch sehr schlecht in der Schule geworden, seitdem ich hier wohne, weil im Heim war das halt anders. Im Heim ist das halt so, dass man mit vielen Leuten Tag und Nacht zusammen ist. Und man aufsteht, an den Frühstückstisch geht, dann sind das ist alle ja da. Wie eine große Familie irgendwie, wie eine Riesenfamilie. Jetzt ist das schon ein bisschen... Ja, und jetzt ist man halt alleine irgendwo. Hast ich habe auch einen Freund und alles toll und... Mit dem verstehe ich mich, aber mit dem kann ich halt über viele Sachen nicht reden, weil ich oft das Gefühl habe, ich möchte ihn nicht belasten mit meinen Problemen. Weißt du, Juliane, das ist ein Fehler. Das sage ich dir ganz klar. Wenn das ein guter Freund ist, also jemand, der dich wirklich lieb hat und du ihn wirklich lieb hast, wenn es aus einer guten Beziehung ist, dann gehört das dazu, dass man all das, was einen so beschäftigt und worüber man auch traurig ist, muss man dem anderen sagen. Und wenn der damit nicht umgehen kann und das nicht hören will. Doch, der kann eigentlich damit umgehen. So, dann musst du es ihm auch sagen. Weißt du, weil du dich dann auch besser fühlen wirst. Und dann hast du nämlich auch eine neue, ich sag mal, so ein neues Zuhause, auch eine neue Heimat in deiner Beziehung. Nur aus Rücksicht darauf, dass du ihn... Ich wäre sogar, wenn ich dein Freund wäre, ein bisschen sauer, dass du mir das nicht erzählen würdest. Ja, ich erzähle ihm auch hin und wieder einige Dinge, aber so konkret, was ich denke in manchen Momenten, wenn ich mich so alleine fühle. Ich meine, er kann ja nicht meine Mama sein. Ich meine, er ist zwar viel älter als ich, der ist 28. Ja, aber du könntest es ihm ja sagen, was in dir vorgeht. Ja. Vielleicht ist das schon eine Hilfe. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche so einen Mama, Papa. Ja, klar, das ist schon so klar. An Feiertagen auch Ja. Ich weiß nicht. Juliane, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Das tut mir wirklich leid. Ich würde gerne noch ein bisschen mit dir reden. Aber wir machen das so. Du legst auf und wir rufen gleich nochmal an nach 2. Ja. Okay? Ja, ich würde mich freuen. Bis gleich. Ja. Tschüss. Ciao. Meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten. Bei Wolfram Spielkowski, bei Marco Rösseler, Annette Bastian, Marc Sommer, Corinna Mindermann, Nikolaus Schelzig und Heide Schweizer. Und unsere Themen nächste Woche lauten, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema schlechtes Gewissen und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Angst vor einer Frau. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende und freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, alles Gute, alles Schöne, macht's gut. Tschüss.